SWR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind auch da. Und heute gibt es eine Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Michele und ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michele. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar, ich mache mir Gedanken seit 3 Jahren über die größte Frage, die es überhaupt gibt. Was ist der Tod? Und wohin bringt er mich? Wohin bringt er die Menschen? Ist der Tod wirklich ein Tod? Ja, und dann mache ich mir halt Gedanken drüber. Mhm. Wie kommt es, dass du dir seit 3 Jahren darüber Gedanken machst? Und zwar vor 3 Jahren ist mein Onkel in Italien auf Sizilien gestorben. Ja. An Herzinfarkt. Mhm. Und bin dann nach Italien gereist, um bei der Beerdigung mitzumachen. Mhm. Wie gesagt, katholisch, sehr religiös. Mhm. Und und war dann halt auf Sizilien und hab mir da die erste Frage gestellt, wohin geht der jetzt überhaupt? Mhm. Also muss er das Leben verlassen. Ja. Hast du ihn tot gesehen? Ich habe, ich werde den Tod sehen. Nein, ob du deinen Onkel tot gesehen hast. Ach so. Ja, in Italien behält man den die Verstorbenen sozusagen 3 Tage noch im Zimmer auf. Ja. Und dann konnte ich nochmal sehen und konnte nochmal sehr, sehr nah an ihn sein. Das, ja, und das war auch irgendwie so ein Moment. Das glaube ich. Das war der erste Tote, den du gesehen hast. Genau, ja. Das ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Mhm. Du stellst dir die Fragen, wohin gehen denn so deine Vermutungen oder deine Antworten? Ich muss noch kurz dazu sagen, meine Mutter ist Dialysepatientin. Mhm. Und ich denke, bei Dialysepatienten wird das auch nicht so lange halten, mhm, falls dann nicht irgendwas noch mhm kommt. Und auch viele in meiner Familie sind auch krank und werden wahrscheinlich diesen Schritt irgendwann mal bald gehen. Mhm. Und da sehe ich mich irgendwie auch mit dem Tod nochmal konfrontiert. Ja, verstehe. Und aber das, was du noch wissen müsstest, ist, ich bin vor zwei Jahren genau zum Islam konvertiert, mhm, weil ich mir diese Frage halt gestellt habe und der Islam hat mir damals diese Antworten gegeben und seit 2 Jahren befasse ich mich halt mit dem Thema Religion, weil ich glaube, meiner Meinung nach ist die Religion ein Auto, das auf halber Strecke stehen bleibt und am Ende wieder zurückkehrt. Und aber wenn ich unterbrechen darf, wenn du dich so sehr mit Religionen beschäftigt hast oder jetzt sogar zu einer Religionsgemeinschaft beigetreten bist, dann findest du doch eigentlich die Antworten auf deine Fragen nach dem Tod. Eben nicht. Warum nicht? Nicht mehr. Ich bin an einem Schritt angekommen, wo ich mir denke, das gibt mir nicht diese Frage, das gibt mir nicht diese Antwort. Was sagt denn deine Religion, der Islam, zum Tod? Der Tod ist ein Wesen, was am Tag des jüngsten Gerichts vernichtet werden wird. Und der Tod ist sozusagen, er wird jeden, also wenn man geboren wird, ab dieser Sekunde weiß man, okay, ich werde sterben. Also das ist sicher, das wird kommen. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Zitate von zum Beispiel jetzt Benjamin Franklin, das hatte ich damals auswendig gelernt. 2 Dinge auf dieser Welt sind uns sicher, der Tod und die Steuer. Mhm. Und aber ja, wie gesagt, der Islam. Und kurz noch, tut mir leid, und kurz noch, der Islam, ich glaube, der gibt mir nicht mehr diese Antworten, weil ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt diese 2 Jahre sehr, sehr krass mit dieser Religion mhm auseinandergesetzt. Warum, ich frage gleich dazwischen, warum gibt er dir diese Antworten nicht mehr? Ich bin, ja, also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr offen ist, der sehr, sehr frei ist und tolerant ist gegenüber anderen Menschen. Ja, und zum Beispiel solche Themen wie Verhütungsmittel und Homosexualität, dass die Religionen sagen da einstimmig, alle, fast alle, nein. Und ich bin so ein okay, Mensch. Okay, das heißt, du bist generell auf Distanz zum Islam gegangen. Nicht nur in Bezug auf die Fragen des Todes und die Antworten darauf, sondern generell. Du schwebst in der Luft. Genau, ich schwebe in der Luft und jetzt bin ich sozusagen wieder alleine. Ich bin jetzt wieder auf meinem Weg allein. Und diese und die Religion, der du beigetreten bist, kann dir keine wirklich für dich befriedigende Antwort geben. Nein, weil es, wie gesagt, diese Widersprüche in meiner Natur. Ich verstehe. Sozusagen. Also. Weißt du, Michele, ich wäre an den, ich bin jedem gegenüber oder jeder Ideologie, jeder Religion gegenüber äußerst skeptisch, wenn die mir erzählen wollen, was der Tod ist und was nach dem Tod kommt. Bin ich erstmal sehr skeptisch, weil ich dann immer frage, woher wissen die denn das? Woher wissen die das denn? Das können die tausendmal in irgendwelchen Büchern schreiben. Es gibt im Buddhismus so eine schöne Anekdote. Da wird ein Meister von seinem Mönch, von einem Lehrling, von einem jungen Mönch gefragt: Meister, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und daraufhin sagt der buddhistische Lehrmeister, sagt er: Ich war noch nicht tot. Ende der Debatte. Ja. Weißt du? Es ist das größte Mysterium unserer Existenz, der Tod. Und seit Tausenden von Jahren, seitdem die Menschen darüber nachdenken, über ihre Existenz, denken sie natürlich auch über den Tod nach und über die Frage, warum sind wir endlich? Und weil es für viele so sehr erschreckend ist, dass man vielleicht völlig ausgelöscht wird, hat man so allerlei Dinge erfunden, um die Leute zu trösten. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, natürlich. Bist du dann nicht mehr gläubig? Ob ich nicht mehr gläubig bin? Mhm. Ich bin nicht gläubig im klassischen Sinne, das nicht mehr. Mhm. Aber ich kann gerade, was den Tod anbelangt, nur so viel sagen, dass wir das nicht wissen, was das ist und was danach kommt. Das ist aber, wenn man das im Leben schafft, es zu wissen. Was ist, wenn ich mir das Ziel nehme, irgendwann mal zu wissen, was der Tod ist, bevor ich sterbe? Das ist ein gutes Ziel. Und wenn du das schaffst, für dich eine überzeugende Antwort zu finden, ist das sehr gut, finde ich. Ich glaube allerdings, wenn du eine Antwort findest, wirst du sie nicht in Begriffe, in Worte kleiden können. Weil das so überragend ist, was den Tod betrifft und was nach dem Tod eventuell ist, das kann man mit Sprache nicht erklären. Also ist das was über uns schwebt, was Größeres, was wir nicht verstehen können. So sehe ich das, ja. Ich glaube, es ist aber ein großer Schritt, wenn man lernt zu akzeptieren, dass Tod und Leben eine Einheit ist, dass man das nicht voneinander trennen kann. Und ich glaube, durch die Tatsache des Todes wertschätzt man erst das Leben wirklich und kann auch mehr im Jetzt und in der Gegenwart leben und sollte mehr im Jetzt und in der Gegenwart leben. Sprich, den Moment genießen? Nicht nur genießen, sondern nutzen. Es geht nicht nur um Genießen, glaube ich, im Leben. Michele, macht dir das Angst, dass diese Fragen so unbeantwortet sind? Eigentlich ja, weil ich bin so ein Mensch, der das wissen will. Ich muss wissen, was auf mich zukommt morgen. Ich muss es wissen, weil wenn ich es nicht weiß, wird mich irgendwas überraschen. Und falls mich irgendwas überrascht und es schlimm ist, weiß ich nicht, wie ich reagieren würde. Vielleicht solltest du dich von dem Begriff Wissen lösen. Wissen wirst du es nie, aber vielleicht wirst du es irgendwann fühlen. Weil Wissen hat mit Ratio etwas zu tun. Und ich glaube, all das passiert jenseits der Ratio. Das heißt, das ist eine Intuition, die man hat, wenn man darüber eine Weisheit erlangt. Jetzt sind wir aber sehr philosophisch hier. Ja, das ist sehr, sehr philosophisch und das ist so ein Thema. Ich habe mich damals in der Schule mit den Lehrern, mit dem Mathelehrer gesprochen, so sehr gestritten immer darüber. Und er hat mir immer diese physikalische, mathematische Antwort darauf gegeben, aber das hat mich nie so, das hat mich nicht zufrieden gemacht. Nein, mich auch nicht. Das gut, man kann physikalisch erklären, der Körper stirbt und der Körper ist eine Hülle und wertlos. Aber das betrifft auch nur das Materielle, den Körper. Nicht das Seelische, das Spirituelle, das Geistige. Das kann man mit Mathematik und Wissenschaft nicht erfassen. Und wenn man dann dem Lehrer sagt, was ist Liebe, kannst du das messen? Nein. Sagt der nein. Nein. Ja. Und das ist so eine Sache, die mich seitdem beschäftigt. Hast du denn auch Angst vor deinem eigenen Tod? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich arbeite mit Jugendlichen zusammen, die sterbenskrank sind. Und ich will mich halt mit diesem Thema sehr, sehr stark befassen und arbeite halt mit diesen Jugendlichen und Was machst du denn da mit den Jugendlichen? Ja, da sind kleine Kinder, die zum Beispiel an Krebs leiden und also einen Tumor haben. Und ich spreche mit denen, ich spiele mit denen und sie lächeln, obwohl sie wissen. Wo machst du das denn? Wo triffst du die denn an? Ja, im Krankenhaus. Also ich befasse mich ehrenamtlich damit. Super. Ich versuche mir da irgendwie am Ende so eine Antwort zusammenzureihen, weil ich glaube, ich werde diese Antwort nicht jetzt bekommen, aber vielleicht am Ende. Und wenn es auch schon am Ende ist, hat es sich gelohnt, meiner Meinung nach. Die meisten Suchenden fangen früh an zu suchen und brauchen unter Umständen Jahrzehnte, bevor sie zu einer Ahnung kommen, was es denn nun mit allem auf sich hat. So auch mit dem Tod. Du bist wahrscheinlich am Anfang deiner Suche. Und das ist gut. Und das ist gut. Michele, ich danke für den Anruf und für das nette Gespräch oder gute Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, danke. Ich habe noch kurz eine Sache. Und zwar, ich suche die ganze Zeit nach deiner DVD, nach deiner Dokumentation Interview mit dem Tod. Ja. Ich finde sie auch nicht. Ich finde sie wirklich nicht, weil ein Zitat, ich weiß nicht, ob das von dir ein Zitat war, mit endet die Zeit, endet der Tod. Das ist ein Zitat aus dem Film, ja. Ich habe es einfach super gefunden. Ich habe es echt super gefunden. Eigentlich ist es frei verkäuflich überall, aber wir können uns gerne nochmal schlau machen und rufen dich nochmal zurück, okay? Ja, das wäre nett. Danke. Michele, alles Gute. Danke. Tschüss. Hier ist Anne. Anne ist 45, guten Morgen. Nee, Anke, Entschuldigung. Kein Problem, guten Morgen, Domian. Liebe Anke, jetzt habe ich schon eine Anne aus dir gemacht. Das macht nichts. Ich muss mich erstmal bei deinem Team bedanken. Die haben so viele menschliche und technische Fragen jetzt und Probleme irgendwie gelöst in einer stoischen Ruhe, dass ich schon gedacht habe, oh, wie machen die das? Durch meine ganze Dusseligkeit ob ich aufgelegt habe und wir versuchen jetzt schon seit Tagen, dass ich ehrlich? Mit dir irgendwie ins Gespräch Ach, komme, ja, Gott. Und unermüdlich umso schöner. Versuchen die mich anzurufen. Vielen, vielen Dank. Liebe Anke, was ist denn dein Thema? Weswegen hast du denn zunächst bei uns angerufen oder zuerst bei uns angerufen? Also ich wollte auch mit dir zu dem Thema Hoffnung sprechen. Und passt jetzt so ein bisschen zu Michael, weil du ja gerade gesagt hast, man muss sich von diesem Wissen lösen. Und ich versuche das mit dem Wort Hoffnung, weil ich gemerkt habe, dass einen das wahnsinnig unter Druck setzen kann und auch, also mich hat das auch manchmal beängstigt. Und also ich bin jetzt schon seit etwas längerem krank. Ja. Und bin ganz oft. Wie lange schon? Oh, jetzt so richtig extrem seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Und was hast du für eine Krankheit? Ich habe Wundheilungsstörungen, die niemand erklären kann. Also sobald irgendwo invasiv was an meinem Körper passiert, ganz banal Bornülen oder auch ganz kleine OPs, dann eskaliert das in riesige Wunden und Wundkrater und bis hin zur Transplantation, um irgendwelche Löcher zu stopfen, die dann immer noch auf sind und... Das heißt, ganz aktuell, heute jetzt, während wir reden, wenn du an deinem Körper herunterschaust, wo wo ist etwas nicht in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Ganz extrem im Fuß. Da hatte ich mal so einen ganz kleinen, gutartigen Tumor. Das war schon klar, aber man wollte den trotzdem rausnehmen, damit es nicht irgendwie dann mal bösartig wird. Mhm. Und also wirklich so eine Kleinigkeit und auch so kein Problem. In einer Woche sind sie wieder fit. Und das ist so eskaliert, da nur am Fuß sind, ich glaube, so 15, 16 Operationen mit Muskeltransplantation vom linken Oberschenkel runter. Und irgendwann hat man aufgehört zu operieren. Ich meine, Gott sei Dank, weil ich auch immer schwächer wurde. Aber jede Operation macht es doch eigentlich dann nur noch schlimmer, weil wieder neue Wunden entstehen. Und ja. Genau, irgendwann konnte ich auch wirklich durch den Fuß durchgucken. Dann hat man halt versucht, es da mit dem Muskeltransplantat zu stopfen. Dann hatte ich da, wo die Muskelentnahmestelle war, dann hatte ich da wieder natürlich eine Wunde und heilte auch nicht. Und unten am Fuß genauso und ist auch jetzt nicht fertig operiert. Und jetzt sieht das so ein bisschen aus, als hätte ich einen Fuß auf dem Fuß. Also und deshalb und muss ich auch mit dem Rollstuhl fortbewegen, dann, ja, weil dieses Transplantat gefährdet ist. Und das wäre natürlich der Super-GAU, wenn da unten der Fuß jetzt auch irgendwie... Ja, in diesen sechs Jahren, wie viel Mal bist du da schon operiert worden? Ja, man hat halt versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen, in verschiedenen Krankenhäusern auch. Und wenn hat, also das war ja auch alles eine tolle Idee. Und dann haben wir gedacht, oh, dann nehmen wir nochmal einen Lymphknoten aus dem Arm oder so raus. Zack, hatte ich die nächste Wundheilungsstörung. Mhm. Und das Blöde ist, ich habe keine Entzündungszeichen. Also das ist wirklich richtig doof für beide Seiten, für die ärztliche und auch für meine, weil ich kann immer nur sagen, Leute, mir geht's nicht gut. Mhm. Und das ist natürlich schwer für einen Arzt, wenn dann da so ein Patient vor ihm steht und sagt, mir geht's nicht gut. Und ich hatte aber das Glück, dass dann irgendjemand gesagt hat, also ich kenne Sie jetzt schon so lange, das kommt mir jetzt komisch vor, ich mach's mal auf, die Stelle, die Ihnen so wehtut. Und dann hatte ich schon eine Sepsis. Nochmal die Frage, wie viele Operationen? Insgesamt, also ich habe mal irgendwann so überlegt, dass ich so auf 30 komme, aber während meines Lebens jetzt auch. Und ich hatte früher aber nicht so viel. Und man kann diese Wundheilungsstörung, die im ersten Moment so harmlos klingt, aber du hast es jetzt beschrieben, als ist es ja wirklich sehr dramatisch, sehr dramatisch. Man kann nicht herausbekommen, woran es liegt und dann auch nichts Konkretes dagegen tun. Genau, also man weiß halt so ein paar so Blutsymptome, die nicht passen. Ich habe keiner weiß, wo mein Blut eigentlich ist. Nur einen ganz, ganz niedrigen HB-Wert und diese Eisenspeicher sind total leer. Keiner weiß halt, wo es ist. Da hat man schon mal vermutet, ob das damit auch zusammenhängt, aber dann ist auch da wieder die Frage, wo bleibt es? Und und dann jetzt hast kommt du immer wieder. Ja. Ja, eine psychische Variante natürlich, dann alles Mögliche. Mhm. Ja, und jetzt hast du angerufen wolltest erzählen, dass mit der Hoffnung du dieses Leben, so wie es dich im Moment betrifft, gut hinbekommst oder einigermaßen hinbekommst? Ja, beziehungsweise ich mich von diesem Hoffnungsgedanken, jetzt mal morgen wieder gesund zu werden, erlösen musste. Ach so, meinst du das? Ach so. Mhm. Ja, ich bin ganz oft abends dann so ins Bett gegangen und habe gedacht, heute war ein richtig blöder Tag, aber ab morgen bin ich wieder gesund. Mhm. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt, hat wohl nicht so funktioniert. Und das macht Druck und frustriert einen. Total. Mhm. Total. Und ich finde, verhärmt einen auch. Und ich weiß auch nicht. Dann zwei Ereignisse in meinem Leben haben mich jetzt wirklich dazu geführt, dass ich gedacht habe, nee, das klaut so viel Energie und Hoffen hat auch immer so viel mit Warten zu tun. Mhm. Aber sich ganz von dem, Hoffen zu verabschieden, ist doch sicherlich für eine Krankheit auch nicht zuträglich. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob, wenn ich das jetzt so aufgebe, ob ich mich dann auch damit aufgebe. Mhm. Und ich habe dann aber irgendwie so jetzt festgestellt, auch halt durch diese zwei Ereignisse, dass ich gedacht habe, nee, das gibt mir viel mehr Kraft und Energie und das Leben jetzt zu genießen und nicht erst darauf zu warten, dass vielleicht doch nochmal morgen und übermorgen oder in einem Jahr jemand rauskriegt, was mit mir ist. Was waren denn das für zwei Ereignisse? Also einmal so ganz banal war ich mit jemandem verabredet und hatte ich an dem Tag wieder Fieber und musste diesen Termin absagen und dann hat die zu mir gesagt, ich habe jetzt mal die Hoffnung total aufgegeben, dass ich noch mal mit dir abends in ein Konzert gehe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn das auch, also da war ja wieder dieses Wort Hoffnung, und dann habe ich gedacht, was das für einen Druck auslöst. Ich meine, ich war ja auch traurig, dass ich nicht zu diesem Konzert mitgehen konnte, und ich weiß auch, ich fand das ganz komisch. Mhm. Und das Zweite? Das zweite Ereignis war, das hat auch ein bisschen mit dir zu tun, und zwar vor einem Jahr hattest du eine Lesung in Halle, und da war ich mit meiner liebsten Freundin Birgit. Mhm. Und am Ende deiner Lesung, dann bietest du ja immer an, da die Bücher zu signieren, war sie plötzlich weg. Und dann kam sie dann irgendwann wieder und habe ich gesagt, ach ja, wo warst du? Ja, ich war bei Domian und habe ihm dein Manuskript in die Hand gedrückt, eine Blümchenausgabe. Kannst du dich vielleicht daran erinnern? Das war in Halle. Ja, in Halle? Nee, das kann nicht sein. In Halle war ich nicht. Nee, das kann nicht sein. In Westfalen. Ach so, in Halle, Westfalen. Ja, natürlich. Ja, ich weiß gerade, in Ostdeutschland. Ja, ich weiß. Ja, jetzt. Und das war ja so ein bisschen schlecht organisiert für Rollifahrer. Das hast du ja auch gar nicht richtig mitgekriegt, logischerweise. Die wollten erst nur 2 Rollifahrer reinlassen. Mhm. Und wir waren aber 4, also alle unabhängig voneinander. Und ja, und deshalb saß ich ganz weit oben, und dann kam also Birgit wieder und hatte mir gesagt, ja, ich habe das abgegeben. Und dann habe ich gedacht, boah, Birgit, die macht nicht einfach irgendwie irgendjemanden so Geschenke. Und dann habe ich das so richtig gesagt, boah, die steht also hinter meinem Gekritzel und irgendwie ja auch hinter meinem Leben. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mich begleiten kann zu dir runter. Mhm. Und dann standen wir da zu dritt, wir waren noch die Letzten. Und dann hatte ich so ein richtiges Gefühl, so, oh, was habe ich für ein Glück mit zwei so, das klingt jetzt ein bisschen schleimig, soll es aber gar nicht sein, mit 2 so besonderen Menschen hier zu stehen. Und hab gedacht, so, oh, das war toll. Und da danke ich euch echt bis zu meinem Lebensende dafür, weil immer, wenn es mir schlecht geht, dann hole ich mir so Situationen hervor. Verstehe. Und das war der einzige und schönste Abend. Und dieses Manuskript hat dann eine ISBN-Nummer bekommen und hat mich bringt mich in die Lage, dass ich so vereinzelt immer wieder mit anderen kranken Menschen in Kontakt komme. Aber und da habe ich festgestellt, je mehr Hoffnung diese Menschen haben, umso verhärmter sind sie auch oft und können überhaupt nicht mehr am Leben richtig teilhaben. Dann hast du uns jetzt so deine neue Lebenssicht und deine Lebenseinstellung mitgeteilt, die ich sehr interessant finde. Und ich kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen. Du gibst dich ja nicht auf, sondern du konzentrierst dich mehr auf das Jetzt und Hier. Genau, und ich habe das Gefühl, seitdem ich diese Hoffnung, morgen wieder gesund zu werden, auch so ein bisschen abgegeben habe, bin ich viel freier und kann, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kann das Leben, sehe ich klarer und habe mehr Zeit. Liebe Anke, da möge es so bleiben. Es hat mich sehr gefreut, dich nochmal akustisch hier in der Sendung zu haben, kennenzulernen. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Ich auch wünsche euch das auch und einen ganz tollen Sommer und auch eine Nach-Domian-Zeit. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Anke. Ciao. Tschüss. Hier ist Marcel. Marcel ist 37. Hallo Marcel. Hallo Domian, ich grüße dich. Marcel. Ich rufe an, weil ich bin Rollstuhlfahrer. Ja. Habe auch schon mal vor einigen Jahren mit dir gesprochen. Und meine Sexualität belastet mich sehr doll. Also eigentlich immer mehr mit den Jahren. Warum, kurze Frage noch zur Klärung, warum sitzt du im Rollstuhl? Ich bin zu früh geboren, also hatte Sauerstoffmangel unter der Geburt. Mhm. Und durch diese Schädigung des Stammhirns habe ich so eine sogenannte Spastik. Mhm. Das heißt, du bist wirklich auf den Rollstuhl angewiesen. Genau. Aber die ganzen körperlichen Funktionen sind intakt. Also die ganzen körperlichen Funktionen sind intakt. Und ich habe leider auch... Du hast Macht über deinen Darm und über die Blase und du hast auch sexuelle Empfindungen. Genau, ja. Genau. Also im Gegensatz zur Querschnittslähmung meinte ich das jetzt. Mhm. Ja, und ich habe leider auch eine sehr starke Sexualität. Mhm. Also ich sage leider, weil mich das eben immer mehr belastet. Folgender Hintergrund, also ich bin hetero und es kommt quasi nur zu sexuellen Handlungen, wenn ich Frauen dafür bezahle. Ach so, du hattest noch nie eine Partnerin. Also es gab Beziehungsversuche, ja. Aber ich würde heute rückblickend sagen, dass das noch nie liebesmotiviert war von der anderen Seite. Okay, kannst du dich denn selbst befriedigen? Ja. Das geht schon. Das geht schon. Ja. Es ist so, dass dass am Anfang, also als meine Sexualität begonnen hat, da war ich dem Ganzen auch relativ locker gegenübergestanden und habe gesagt, okay, dann gehe ich eben ins Bordell oder suche Prostituierte auf oder so. Aber mit steigendem Alter belastet mich das immer mehr. Mhm. Ich, weil meine Sexualität so stark ist, kommt es auch, also ich bekomme nicht viel Geld, bin auf Behördenzahlungen angewiesen und so, Krankenkasse, Pflegegeld und so Sachen. Und deswegen kann ich mir auch das nicht andauernd leisten. Wie oft gehst du denn zu einer Prostituierten? Na, ich würde sagen, ich kann mir das so alle 3-4 Monate mal leisten. Wenn du genug Geld hättest, würdest du wie oft gehen? Dann würde ich bestimmt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt so in manchen Monaten 2-3 Mal in der Woche gehen. 2-3 Mal in der Woche. Weil die Sexualität so stark ist und der Drang und die Lust einfach groß ist. Genau. Was sind das für Prostituierte? Sind die spezialisiert auf Menschen mit einem Handicap oder ganz normale? Es sind meistens ganz normale Prostituierte, weil diese spezialisierten Prostituierten noch weitaus teurer sind, weil die sich dann sozusagen Sexualtherapeuten nennen oder weil sie doch sind. So. Und was macht die Prostituierte mit dir? Kommt es zum Koitus, zum Geschlechtsverkehr? Ja, es kommt zum Geschlechtsverkehr, aber es geht auch um Oralverkehr oder so beiderseits. Ja. Und so Geschichten. Und es ist quasi aber immer so, dass nach dem Akt sozusagen, nachdem ich dann auch alles vollzogen habe und so, geht es mir immer total schlecht. Einfach weil dieses Bezahlen im Vordergrund steht und weil ich ganz genau weiß oder glaube zu fühlen, dass es ohne diese Bezahlung eben keine Richtung sowas geben würde. Und das was zahlst du denn? Was zahlst du denn da immer? Naja, so, ich würde sagen zwischen 80 und 100 Euro. Mhm. Das variiert immer ein bisschen. Marcel, was mich jetzt wirklich schon sehr wundert ist, du bist 37 Jahre alt, du hast eine Spastik, sitzt im Rollstuhl. Es gibt ja sehr, sehr viele Behinderte oder auch schwerbehinderte Leute, die eine Beziehung finden, eine Beziehung haben und ihre Sexualität dann wirklich im Rahmen auch einer Liebesbeziehung ausleben können. Wie erklärst du dir das oder mir das auch, dass das bei dir nicht funktioniert? Ich würde sagen, also ich habe im Zuge meiner, also ich habe mir selber eine Beschäftigung kreiert, ich habe einen Verein gegründet, für behinderte Menschen. Und merke aber auch bei der Vereinsarbeit, also bin da der Vorsitzende und so, merke auch, ich glaube, also ich kann nur spekulieren, ich weiß das nicht so richtig, aber ich glaube, dass ich im Laufe der Jahre des Behindertseins ganz viele Sozialkompetenzen eingebüßt habe, warum auch immer. Eingebüßt, genau. Mhm. Und dass es deswegen nicht dazu kommen kann, beziehungsweise weil mir einfach auch Erfahrungen fehlen. Ja, verstehe. Also normale psychosoziale Erfahrungen. Wobei das ja schon mal ein guter Schritt ist, wenn du da einen Verein gegründet hast, da hast du es mit Menschen zu tun, es wird kommuniziert und man lernt Leute kennen. Was machst du beruflich? Kannst du beruflich was machen? Ich habe nichts gelernt und bin auch quasi durch die Behinderung berentet. Mhm. Und habe sozusagen diese Vereinsarbeit zu meiner Berufung gemacht. Ah, okay, na, das ist ja auch völlig in Ordnung. Lebst du alleine in einer Wohnung? Ja, ich lebe alleine. Das und geht auch. Quasi durch Assistenz die Möglichkeit, hier alleine autark zu leben. Mhm. Also ich kriege Hilfestellung bei allen möglichen Sachen. Ah ja, okay. Wie ist denn die Einbindung? Gibt es noch Familie? Gibt es Eltern noch? Ja, es gibt so Geschwister und auch meine Mutter, also es gibt auch regen Kontakt, aber es ist sozusagen auf so ein Minimum beschränkt, weil auch jeder merkt, dass das ist glaube ich auch so ein Punkt, der diese Belastung sozusagen nicht so spüren lässt. Ich komme aus so einer Großfamilie, wo eben alle 3-4 Kinder haben und Ehefrauen und so, und da wird mir das bei jedem Familienfest und so unwillkürlich auch vor Augen geführt, was mir da fehlt, sozusagen. Ja, also es gelingt mir nicht so gut, das loszulassen. Aber die anderen, integrieren die dich denn ordentlich? Ja, ich habe ja gesagt, ich versuche halt sehr ehrlich zu sein, ich habe ja gesagt, ich habe halt immer mehr sozial Kompetenzen, glaube ich, eingebüßt. Mhm. Und deswegen fällt mir schon schwer, so an großen Feierlichkeiten und so teilzunehmen. Ich lebe privat sehr zurückgezogen. Ja. Die Vereinsarbeit zwingt mich im Gegenzug dazu manchmal auch sehr. Ich finde das mit der Vereinsarbeit erstmal super. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, glaube ich. Sonst würdest du dich noch mehr einkapseln. Und du bist, glaube ich, schon zu sehr eingekapselt. Nochmal eine Frage zur Erotik und Sexualität. Könntest du dir eine Liebesbeziehung mit einer Frau vorstellen, die auch eine Behinderung hat? Ja, ich schließe das nicht aus. Okay. Ja. Jetzt hast du mehrfach schon gesagt, dass du diese sozialen Kompetenzen eingeboost hast im Laufe der letzten Jahre deines Lebens und durch die Behinderung. Ja. Ich finde, da müsste man anknüpfen, da müsste man anfassen. Vielleicht würden sich andere Wege auftun in Richtung Liebe und Sexualität, dass du zu einer normalen Sexualität kommst, zu einer Liebesbeziehung auch es schaffen könntest. Und ich meine damit, dass du, also ich fände es nicht schlecht oder sogar hilfreich für dich, wenn du dich in eine Psychotherapie begeben würdest. Okay. Um diese Sozialkompetenzen, wie du es genannt hast, aufzuarbeiten, das zu bespiegeln, warum das so ist und vielleicht auch durch eine Verhaltenstherapie dagegen zu arbeiten. Ja, das Problem ist auch mittlerweile geworden, so, ich kann gar nicht sagen, wo diese Defizite genau sind. Also eben. Und das kann man spüre, dass diese Kompetenzen eben nicht vorhanden sind. Genau, so das kann man in einer Therapie natürlich sehr gut herausschälen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja sehr frustrierend für dich, wenn du hast den starken Trieb, du hast die Sehnsucht, du hast auch die Sehnsucht. Ja, genau, ich habe auch große Angst davor, dass so eine Verbitterung einsetzt. Genau, oder genau. So. Und jetzt ist noch eine gute Zeit, finde ich. Du bist 37, wo du da noch gegensteuern kannst. Du hast ja auch Sehnsucht, es geht ja nicht nur um Sex, du hast ja auch Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Es geht um Nähe und Berührung. So, und all diese genau, all diese Sachen. Und das kann man sich eben nicht kaufen. Ja. Du kannst ja den Sex kaufen, aber das hat mit Liebe und Zuneigung und. Ja, und das ist ja auch ganz deutlich spürbar, wenn man eben dann bezahlt hat, dass dann das Desaster fast noch größer ist. Dann ist zwar der sexuelle Druck weg, aber der andere Druck ist viel größer. Genau, man ist traurig danach. Ja. Ja. Also tief traurig würde ich sagen. Tief traurig. Nicht sogar. Ja, das verstehe ich gut. Marcel, jetzt ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, an. Und die wird dir mal so ein paar Sachen erzählen und erklären und dir Infos geben, was du tun könntest. Okay. Tu es. Vielen Dank dafür. Ich wünsche es dir von Herzen und ich glaube, dass du das, du bist initiativ, dieser Verein. Das beeindruckt mich wirklich sehr, dass du das schon gemacht hast. Also, es wird auch weiter vorangehen. Ich bin sicher. Ich danke dir und wünsche dir eine gute Zeit auch nach der Sendung. Dankeschön. Ja? Alles Gute, Marcel. Danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, zwischendurch mal die Info. Morgen haben wir noch Sendung natürlich und dann gibt's erstmal die Sommerpause und im September, genaues Datum sage ich dann morgen noch, im September geht's dann am 2. September, sehe ich gerade die Einblendung im Fernsehen, am 2. September geht's dann wieder los. So, hier ist Monika. Monika ist 67. Guten Morgen, Monika. Hallo, guten Morgen, Herr Domian. Hallo, Monika. Ich rufe an und zwar habe ich ein Problem, eine Frage. Ich selber bin ja sehr dominant oder nur dominant. Im Leben oder sexuell? Sexuell. Sexuell, okay. Im Leben auch. Im Leben auch. Und ich frage mich immer wieder, wobei ich, wie gesagt, schon lange Jahre das eben bei mir so ist, wieso es submissive Männer gibt. Wieso es was? Welche Männer gibt? Submissive, also Devote. Ne? Devote Männer. Warum es die gibt? Genau. Warum es die gibt? Die gibt es genau aus dem Grunde, wie es dominante Frauen oder dominante Männer gibt. Nämlich, wir wissen es nicht, warum jemand so gestrickt ist. Dann bin ich jetzt genauso schlau wie vorher. Aber erzähl mal erstmal ein bisschen weiter. Führ mal ein bisschen weiter aus. Nein, es geht halt einfach darum, ich habe zum Beispiel einen submissiven Freund gehabt, lange Jahre. Und ich habe mich immer gefragt, wieso das ist. Ich habe dann halt auch lange versucht, diese Kaffeetassenpsychologie, sage ich immer dazu, rauszukriegen. Ich meine, dass submissive Männer mehr an ihrer Mutter hängen. Weißt du, warum du eine dominante Frau bist? Ich glaube, ja, nee, weiß ich nicht. Ja, war ich immer schon, kann ich nicht dazu. Und die antworten. Männer, mit denen du es zu tun hast, die devot sind, die waren wahrscheinlich auch schon immer devot in ihrem Leben. Ja. Kann sein. Also soweit habe ich bei den anderen noch nie nachgeforscht. Das war eben halt einfach nur bei dem einen. Du stellst eine interessante Frage, die habe ich mir auch schon öfter gestellt. Und ich glaube, dass man das nicht wirklich beantworten kann. Ohne, weiß ich jetzt, psychoanalytisch, höchst komplex, tiefenpsychologisch in einen Menschen einzudringen. Ich glaube, das sind so Veranlagungen, dass Menschen so geboren auch werden. Oder eben durch Prägungen im frühesten Kindesalter in diese Richtung geschoben werden. Entweder dominant zu sein oder devot zu sein. Oder irgendwie in der Mitte zu schweben. Ja, das leuchtet mir ein, ne? Aber ich denke mir, bei den Suppressiven liegt das eher an der Mutter. Ich meine, du machst die Sendung ja schon relativ lange. Und ich denke, wahrscheinlich wurde dir die Frage auch schon öfters gestellt. Ich weiß nicht, ob man das immer so auf die Mutter schieben kann. Ich glaube, das ist viel komplexer. Wie gesagt, das müsste jetzt ein Psychoanalytiker, der da lange drüber geforscht hat, könnte da sicher was zu sagen. Die Mutter allein ist sicherlich nicht ausschlaggebend. Das glaube ich nicht. Naja, also bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er eine enge Verbindung zu seiner Mutter hat, aber eben halt der Vater ist selber sehr dominant, hat auch einen sehr guten Posten, wobei er viel zu sagen hat. Und ich glaube, dass er halt unter seinem Vater gelitten hat, wobei er jetzt auch beim einem Psychotherapeuten war, oder Psychotherapeutin, besser gesagt. Ja, der hat ja das wohl auch alles erzählt, sagt er mir. Ich weiß nicht, ob es so ist. Glaube ich jetzt einfach mal. Also diese ganze Veranlagung, das geht ja dann auch ins Sexuelle meistens hinein, ist wirklich sehr vielschichtig und sehr komplex, wo du das gerade mit der Mutter ansprichst. Ich kannte mal einen Mann, der eine sehr enge Mutterbindung hatte und der eigentlich als Mamasöhnchen galt, so im Bekanntenkreis. Und irgendwie auch als ein Weichei. Und ich bin dann wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich durch Zufall hörte, dass er eine Sexualität lebt, die komplett andersrum war. Nämlich, dass er der Dominante in der Sexualität ist. Also, es ist so schwer, da eine Linie zu finden. Warum beschäftigt dich überhaupt diese Frage? Ja, die Frage beschäftigt mich bedingt dadurch, durch meinen Partner, den ich relativ lange hatte. Und wie gesagt, jetzt geht er zu einer Psychotherapeutin. Und gesundheitlich ist er jetzt nicht mehr so auf dem Posten. Und meinte, nein, das ist jetzt alles eigentlich vorbei und das tut ihm jetzt alles nur noch weh. Nur andererseits ist es so, dass er schon gerne mit mir darüber schreibt und spricht, aber das Reale jetzt auch nicht mehr ausführen möchte. Bedingt aus seiner gesundheitlichen Gründen. Okay, beantworte mir noch nicht die Frage, warum dich das so sehr beschäftigt. Tja, es beschäftigt mich, weil ich, sagen wir mal, ich bin das Gegenteil, ne? Das macht mir auch irgendwo Freude. Weißt du, letztendlich, Monika, ist das so eine Fragestellung, wie warum ist einer heterosexuell und warum ist der andere homosexuell? Eine müßige Fragestellung. Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich findet man darauf keine Antwort. Dieser Partner, von dem du gerade gesprochen hast, ist das ein Sexualpartner gewesen oder dein wirklicher Lebenspartner? Nein, ich sage mehr oder weniger ein Sexualpartner, wobei ich noch nebenbei seine Psychotherapeutin war. Achso, das heißt, alle restlichen Sorgen auch noch zuständig. Wäre es zu viel oder zu nahe treten, wenn ich dich eine Domina nennen würde? Nein, nein, das ist okay. Das ist okay, das bist du, das wird zu viel. Aber nicht professionell. Aber nicht eine Hobby-Domina. Genau. Hast du denn in deinem Leben auch Beziehungen, Liebesbeziehungen gehabt mit Männern, die so gepolt waren, also devot gepolt waren? Ja. Und das funktionierte? Das funktionierte, ja. Hast du dich denn auch schon mal in einen Mann verliebt, der auch dominant ist? Nein. Das geht nicht? Nein, das würde Mord und Totschlag geben. Du bist 67 Jahre und immer noch sehr aktiv in diesem Bereich. Ja. Wie viele Liebhaber hast du denn oder Kunden oder wie? Nee, Kunden kann man es nicht nennen, aber. Nein. Ich habe keine Kunden. Nee, Kunden nicht, entschuldige, das war schon klar. Aber wie viele Männer umgeben dich denn so in dieser Beziehung? Naja, da ich ja auch in solchen Lokalitäten verkehre, sind es schon häufige, ne? Also die mich dann halt auch ansprechen und sagen, naja, hast du nicht mal Lust und wir könnten doch mal und so und du hast doch gerade Zeit. Mhm. Naja, und wie gesagt, wenn ich Lust und Laune habe, sage ich, naja, okay, komm. Also das sind halt, kann man so sagen, deine Sklaven, ne? Richtig. Ja. Holst du dir ab und zu auch von diesen Sklaven eine sexuelle Befriedigung für dich? Meinst du jetzt Geschlechtsverkehr? Zum Beispiel, ja, oder Oralverkehr oder sowas. Nein. Nein? Nein. Also der Sklave darf nie an dich ran? Nein. Der darf dich nicht küssen, der darf dich nicht penetrieren, der darf dich nicht oral befriedigen? Nein. Wo holst du dir denn deine sexuelle Befriedigung? Die habe ich eigentlich dabei, wenn ich ihn erniedrige. Ah, also das ist eine mentale Befriedigung quasi. Genau. Hast du denn währenddessen, wenn du ihn demütigst und wenn du diverse Dinge mit ihm machst, auch einen körperlichen Orgasmus? Ja. Ja, das schon? Ja, das schon. Ohne, dass du dich anfasst dabei? Richtig. Das ist ja doll. Ich ziehe mich ja auch nicht aus. Ja, ja, ist mir schon klar. Du bist immer in deiner Lackleder-Kleidung, oder wie? Ich bin eigentlich ganz normal. Also das ist schon manchmal ganz witzig, weil manche stellen sich vor, gut, ich springe ja auch in irgendwelchen Foren rum, ja. Mhm. Und die meisten stellen sich ja dominante Frauen vor in Lack und Leder und High Heels. Ne? Und du bist? Das ist bei mir genau das Gegenteil. Also in Wollsocken? Nicht gerade in Wollsocken. Das muss nicht sein. Aber ich verkleide mich halt nicht dafür. Ich sage mal, ich verkleide mich nicht für dich, mein Freund. Das heißt, du bist ganz normal angezogen, wie man sich anzieht eben. Und ja, hast da, ja. Aber deine Accessoires, Peitschen und so ein Kram hast du schon. Ja, natürlich, auch meine eigenen Sachen. Wie lange bleiben die Sklaven denn dann bei dir, wenn die dich besuchen? Ich treffe mich mit denen nicht bei mir zu Hause. Ich treffe mich bei denen mit denen nur in Clubs. Ach so, nur in Clubs? Nur in Clubs. Wie? Ja. Und da gibt es dann so separate Zimmer, in die man sich zurückziehen kann? Ja, wenn du mal in Berlin bist, zeige ich dir es gerne mal. Das ist ja gerne. Ich bin dabei. Ja. Das ist ja interessant. Ja, da gibt es wirklich einen sehr schönen Club und mit ganz vielen Räumen und ja, Möglichkeiten. Mhm. Und eben halt auch mit Zangen und Seilen und Messern, also für den Notfall, zum Beispiel bei Bondage. Ne? Also das ganze Programm, du kannst die schon, wenn du willst, richtig fertig machen. Genau. Wo ist bei dir die Grenze? Also die Grenze ist bei mir zum Beispiel, also nicht mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten. Ne? Mhm. Also da hört es bei mir dann wirklich aus. Also Blut darf auch nicht fließen? Nee. Es kommt mal bei Striemen vor, dass dann mal... Ja, klar. Ja. Aber kann schon mal passieren. Hier nicht, dass hier Blut fließt. Ne? Das wollen wir doch schon sein lassen. Wie alt warst du, als du das entdeckt hast bei dir? Ah, ich glaube, ich war so um die 20. Mhm. Und dann dauert das wahrscheinlich eine ganze Weile, ehe man das so akzeptiert und ehe das sich so herauskristallisiert in einem. Richtig. Ja. Und auch es dauert auch eine Weile, bis man sich traut, ne? Natürlich, natürlich. Und das waren damals ja noch andere Zeiten als heute. Heute wird ja ganz offen darüber gesprochen. Richtig. Hast du eigentlich Kinder? Ja. Ja oder nein? Ja, ja. Ja, du hast Kinder. Wie viel? Eine Tochter. Eine Tochter. Die ist auch schon sicher erwachsen und richtig. Natürlich. Weiß die, was die Mama macht? Ich denke mal, dass sie es weiß oder ahnt, aber sie spricht nicht darüber. Und sie hat dich auch noch nie konkret gefragt? Nein. Würdest du konkret antworten? Ja. Warum auch nicht, ne? Ja, warum auch nicht? Also, Und der Vater deiner Tochter, war das eine Liebesbeziehung? Das war eine Liebesbeziehung, ja. Ah ja, sehr schön, sehr gut. Ich finde, hat die Tochter schon wieder Kinder? Also bist du auch Oma? Ich bin auch schon Oma, ja. Wie alt sind die Enkel oder das Enkelkind? 13. Oh, gut, der ist noch ein bisschen jung. Ja. Finde ich sehr, sehr schräg, so eine Oma zu haben. Also, wenn der ein bisschen älter ist, dann kann er sicher viel von dir erfahren. Ich glaube nicht, dass ihm das so interessiert. Ja, ja. Okay, kann ich auch verstehen. Monika, uns rennt die Zeit ein bisschen weg. Hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Die Grundfrage können wir nicht klären. Ich glaube. Nein, ich habe nur einen ganz, ganz kurzen Satz. Hm? Und zwar, weil gestern oder vorgestern war irgendein Herr, der hat sich darüber aufgeregt, dass beim CSD ein Mann mit nacktem Po gelaufen ist. Ja, und dass da angeblich ein Stück Darm raushing. Ja, genau. Ja. Das soll man dahinter stellen lassen. Und ich bin der Meinung, wenn Familien mit ihren Kindern zum CSD gehen, wo manche auch sogar nackt rumlaufen, dann wissen sie, was auf sie zukommt. Ja. Und dann dürfen sie sich bitte dann nicht darüber aufregen. Ja, finde ich auch. Das ist meine persönliche Meinung, nur als Schlusswort. Sehe ich ganz genauso. Sind wir uns einig, Monika? Alles klar. Vielen Dank, alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. So, 1:46 und schon geht's weiter mit dem Chris. Und der Chris ist 25. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Domian. Hallo Chris, weswegen rufst du an? Also mein Thema ist die Verschärfung des Sexualstrafrechts, die heute im Bundestag beschlossen wurde. Bist du damit einverstanden? Also so die Grundidee finde ich ganz gut, aber mit ein paar Sachen bin ich nicht einverstanden. Mit welchen Sachen bist du denn nicht einverstanden? Also was mir fehlt ist, wo ich der Meinung bin, das hätte eigentlich passieren müssen. Ich bin der Meinung, dass sowas wie Vergewaltigung und sexuelle Nötigung nicht verjähren darf. Mhm. Finde ich ein interessanter Gedanke. Ich bin jetzt gerade nicht ganz auf dem Laufenden, wann verjährt es? Also, es ist ja so, dass eine Vergewaltigung, die Verjährungsfrist beginnt mit dem 18. Lebensjahr. Und ich glaube, in besonders schweren Fällen ist es so, die späteste Verjährungsfrist ist nach 30 Jahren. Aber ich glaube, in besonders leichten Fällen verjährt sie zum Beispiel schon nach 5 Jahren. Mhm. Und es ist ja so, dass in der Regel jemand, der sowas erlebt hat, schwer traumatisiert ist und lange braucht, absolut, bis er dieses Ereignis aufgearbeitet hat. Und dann fühlt man sich, glaube ich, natürlich auch unter Druck gesetzt, weil man weiß, man hat quasi nur eine bestimmte Zeit und es gibt dem Täter irgendwie auch eine gewisse Art von Sicherheit zu wissen, irgendwann ist die Zeit halt um. Und wobei, die 30 Jahre, das ist ja schon mal ein guter Zeitraum. Aber generell bin ich da sehr auch auf deiner Seite. Das heißt, alle anderen Verschärfungen und die klare Regelung, die klaren Formulierungen, die jetzt getroffen wurden, das findest du auch gut? Also es ist natürlich absolut richtig, dass jetzt halt beschlossen wurde, auch wenn das Opfer weint oder Nein sagt und sich nicht wehrt, dass es dann auch als Straftatbestand gilt. Das ist natürlich richtig und war längst überfällig. Mhm. Aber was ich auch nicht richtig finde, ist, in dem Gesetz wurde auch mitbeschlossen, dass wenn man sich zum Beispiel zu einer Gruppe trifft, und eine Person zum Beispiel innerhalb dieser Gruppe eine Sexualstraftat begeht, dass dann auch alle anderen Mitglieder dieser Gruppe mit bestraft werden können, auch wenn diese andere Person eigentlich gar keine strafbare Handlung begangen hat. Und das finde ich auch nicht richtig, dass man jemand so pauschal bestraft. Muss ich auch, gebe ich dir auch wieder recht, als ich das heute in den Nachrichten sah. Es gab ja auch einige Redner im Bundestag, die sich dagegen ausgesprochen haben, aber dennoch wurde es so beschlossen. Finde ich auch, irritiert mich auch. Müsste ich mal noch ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ich glaube nicht, dass ich das so in Ordnung finde. Nee, geht mir auf jeden Fall genauso. Das wird viele Komplikationen mit sich bringen, demnächst im Strafrecht, glaube ich. Ja, ich glaube, also da wird jetzt in der ersten Zeit auch noch viel Unsicherheit herrschen, bis so die ersten Urteile gesprochen sind. Wie kommt es, Chris, du bist ein junger Mann, 25 Jahre alt, dass du dich in dieser Thematik so engagierst? Ja, das hat mich deine Redaktion auch schon zweimal gefragt. Es ist so, also ich persönlich bin jetzt von dem Thema noch nicht betroffen. Aber ich weiß nicht, also schon allein die Vorstellung, dass jemand irgendwie sowas erleben muss, macht mich schon erstens ziemlich betroffen und zweitens bin ich irgendwie schon seit ich denken kann, ziemlich politisch interessiert. Insofern. Okay, also ein aufmerksamer politischer Beobachter, der sich für alles interessiert. Und das war ja, heute wirklich ein besonderer Tag im Bundestag, weil alle Fraktionen aufgestanden sind und haben applaudiert. Alle. Ja, ich habe die Debatte gesehen. Ja, gut. Da muss ich hier gar nichts erzählen. Chris, interessante Anregung und einen guten Hinweis, sehr aktuell. Vielen Dank für deinen Anruf und alles ja, Gute. Ja, wenn ich eine Sache noch sagen darf. Ja. Also eine Sache, die auch mit beschlossen wurde, ist, dass Leute, die Asyl beantragt haben und eine Sexualstraftat begehen, dass die schnell ausgewiesen werden können. Ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema, aber das, also ich persönlich finde es nicht richtig, dass man da unterscheidet, okay, du hast jetzt Asyl beantragt, du musst gehen, wieso kann derjenige nicht hier in Deutschland verurteilt werden und hier genauso wie jeder andere auch die Straftat dann verbüßen? Warum muss man da einen Unterschied machen? Du darfst dann gehen. Warum kann man den auch nicht bestrafen und ins Gefängnis stecken, wie jeder andere, der hier in Deutschland auch diese Straftat begeht? Da bin ich nicht deiner Meinung. Das dachte ich mir. Ich finde, wenn jemand sich so in dieser Art daneben benimmt, der hier Asyl verlangt und Gast in unserem Land sein möchte, dann hat er das Gastrecht verwirkt. Und ich finde das vertretbar. Aber da kann man auch wirklich sehr unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es viele, viele Argumente pro und contra. Lieber Chris, ich danke dir für den Anruf. Ja, ich sage auch danke und wünsche eine gute Nacht. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Katrin. Katrin ist 49. Hallo Katrin. Hallo Domian. Hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich bin sehr aufgeregt. Entschuldigung. Nee, das macht gar nichts. Sag mal ein Stichwort zu dem, weswegen du anrufst. Ja, ich rufe an, weil vor 14 Tagen meine Mutti gestorben ist. Das tut mir sehr leid. Danke. Und ich muss heute zu der Beerdigung. Und ich fürchte mich da ganz fürchterlich. Ja. Heute, also heute Morgen. Um 9 heute. Um 9 Uhr, also gar nicht mehr lange hin. Ja. Nee, nicht mehr lange hin. Ich kann nicht schlafen. Ich beschäftige mich die ganze Zeit. Ich brauche gar nicht ins Bett gehen, weil ich sowieso nicht schlafen kann. Ist deine Mutter überraschend gestorben? Also ganz überraschend nicht, aber für uns ist sie mitten aus dem Leben gerissen worden. Es wurde die Diagnose gestellt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo ich das hörte. Ja. Da habe ich alles schon, was man so mal gehört hat. Ja, ich musste mich vorher glücklicherweise nie mit Krebskrankheiten beschäftigen, aber da wusste ich das. Und ja, am Anfang haben die Ärzte gesagt, sie hat noch ein Jahr. Da wären wir jetzt sehr froh drüber gewesen, wenn sie das noch gehabt hätte. Aber sie ist nach, sage ich, 2,5 Monaten gestorben. Ja. Hat sie denn die letzte Zeit, war das eine schwere Leidenszeit? Also eher davor, also ich sag mal ganz zum Schluss, hat sie dann auch so Morphium gekriegt und so. Also sie konnte dann auch nicht mehr sprechen. Ganz die letzten Tage hat sie auch gar nicht mehr reagiert. Und sie sah aber nicht aus, als ob sie Schmerzen hat. Aber sie war eben also schon ganz weit weg. Dann hoffen wir, dass sie gut sediert, also gut betäubt worden ist, dass sie keine Schmerzen hatte. Das denke ich schon, ja. Warst du am Sterbebett, als sie gestorben ist? Ah, nicht, nein, aber ich war jeden Tag bei ihr und habe da auch mehrere Stunden am Bett zugebracht und habe mit ihr gesprochen und habe ihre Hand gestreichelt und so. Das Schlimme ist eben, sie sah überhaupt nicht krank aus, als sie die Diagnose bekommen hat. Da haben mehrere Ärzte haben gesagt, die Diagnose passt nicht zu ihrem Aussehen. Und ich wusste nicht, dass ein Mensch so schnell abbauen kann. Ja. Im Prinzip nach der Diagnose einen Monat ging es noch so, obwohl ich auch weiß, dass sie Schmerzen hatte. Aber da waren wir noch mal in der Stadt und sie war noch bei mir hier zu Hause und so. Und aber dann ging es so rapide bergab. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Das war gut. Also ich sag mal so, meine Mutti ist eine Zicke, ich bin ihre Tochter, ich bin genauso eine Zicke. Aber wir hatten ein tolles Leben. Also ich habe 3 Kinder, die haben auch ein ganz enges Verhältnis zu meiner Mutti, also zu meinen Eltern, zu beiden. Und also ein normales Verhältnis mit Höhen und Tiefen. Genau. Wie geht denn jetzt dein Vater mit dem Tod der Frau um? Naja, mein Vati ist eben, ja, oder wir alle, sage ich mal, so, ich befürchte ja, dass wir nach der Beerdigung erst recht in so ein ganz tiefes Loch reinfallen. Weil jetzt haben wir so organisiert, ich habe die Bilder gemacht, jeder hat so einen Text gemacht, das ist für die Annonce, dann für die Rednerin und so. Und also ist er jetzt noch beschäftigt. Ja, es wird morgen eine freie Rednerin, eine Trauerrednerin sprechen. Genau. Und wie habt ihr weiter die Beerdigung jetzt geplant? Wie wird das morgen ablaufen oder heute ablaufen? Naja, so einen, ich kenne mich eigentlich gar nicht so mit Beerdigungen aus. Es war eben so normal, die Urnen, Bestattung dann, also die Rednerin erst dann. Also in einer Halle Musik, wird die. Ja, genau. Habt ihr eine spezielle Musik ausgesucht? Ja. Welche Musik habt ihr ausgesucht? Also ich persönlich habe ausgesucht für sie von Udo Jürgens. Ich habe einen Titel jetzt vergessen. Ja. Aber ein sehr schöner Titel, weil sie Udo Jürgens sehr gerne gehört hat. Und was wichtig ist, das, so heißt der Titel. Das ist ein sehr, sehr schöner Titel. Und ja. Naja, und dann zum Schluss so Time to Say Goodbye. Das war sehr passend. Den fand meine Mutti auch sehr schön. Mein Bruder und mein Vater haben auch noch ein Lied ausgesungen. Katrin, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass es dir so schwer ist heute ums Herz und dass du Angst hast vor dem, was gleich passieren wird, nämlich vor der Beerdigung. Das ist nochmal wirklich ein sehr schwerer Gang. Ja. Das unterstreicht nochmal die Endgültigkeit, dass die Mutter tot ist und die Beerdigung ist dann so, ja, dann muss man es endgültig verstehen, dass die Mutter nicht mehr lebt. Ja. Andererseits erweist du ihr natürlich damit auch nochmal die letzte Ehre. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass, das beschreiben ja ganz viele trauernde Menschen, dass danach, wenn so der ganze Trubel in Anführungszeichen vorbei ist, dass es dann nochmal sehr hart wird und man sehr, sehr traurig wird. So ist alles jetzt nochmal, steht noch im Schock des Todes und dann musste organisiert werden und Bestatter und Krankenhaus und was man alles machen muss. Genau. Aber dann, wenn die Stille kommt, dann kommt die tiefe Traurigkeit. Ja, das glaube ich auch, Aber ich habe ja schon gehört, du hast eine Familie, du hast 3 Kinder, sagst du. Ja. Und gibt es noch Geschwister? Na, mein Bruder noch, ja. Das heißt, da sind auch noch mal viele Menschen, da seid ihr gut aufgehoben, so in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Was habt ihr vor, nach der Beerdigung dann zu machen? Naja, was man so macht, dann gehen wir noch essen. Danach, also in größeren Kreis, sage ich, und mein Vati möchte, dass man dann so die engsten Familienangehörigen, dass wir noch mit zu ihm dann gehen. Ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, dass du deine Mama so oft besucht hast im Krankenhaus, dass du ihre Hand gehalten hast. Ja, jeden Tag, genau. Auch wenn, ich glaube ja auch, wenn sie nicht mal ganz bei Sinnen war und bei Bewusstsein, dass sie das schon gemerkt hat. Davon gehe ich aus. Ja, und das ist ganz toll. Das ist ein ganz großer Liebesdienst, den sie mitgenommen hat jetzt, dieses Gefühl von dir. Das finde ich sehr, sehr schön und auch sehr tröstlich. Ja. Ja. Vielleicht kann man in dem ganzen Unglück auch noch ein klein wenig Trost sehen. Sie hatte eine ganz schwere Krebserkrankung. Und ich weiß von Menschen, die diesen Krebs hatten, die unglaublich gelitten haben. Sie hat ja dann noch eine relativ schnelle Erlösung bekommen. Sie hat aber vorher auch schon, wahrscheinlich hat sie uns das nicht erzählt, sie hat sehr dolle Schmerzen wahrscheinlich gehabt. Sie hat zu mir mal unter Tränen gesagt, ich will lieber tot sein, als dass ich weiter solche Schmerzen haben. Und wir haben auch sehr starke Medikamente jetzt gefunden. Also das hat wahrscheinlich hat sie auch schon länger Schmerzen gehabt und sie dachte immer, sie hat einen Gallenstein oder sie wusste das und hat es dann immer da drauf geschoben. Aber Katrin, ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Ja, okay. Alles Gute für heute. Tschüss. In der Technik, Daniel Paulmann. Morgen sind wir auch wieder da. Ein Radio 1 Live.